Zweite Stunde Andreas Seele zum 50. Geburtstag auf Radio Marabu. In der zweiten Stunde geht es um die Nachwendezeit und jetzt am Anfang kurz, wie erlebtest du die Wende und welche Hoffnung gab sie dir? Ja, also die Wende, die ist sowieso ein ganz komischer Begriff, Wende. Was es eigentlich war, also wenn ich jetzt ganz genau ausführen würde, worum es meiner Ansicht nach ging, würde das wahrscheinlich, also ein tiefer Eingriff, oder Rückübertragung der Eigentumsverhältnisse. Rückübertragung der Eigentumsverhältnisse und so weiter. Was es eigentlich war, es waren zwei Sachen. Also wir hatten es mit einer Elite zu tun, die einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und ein bisschen auch dann später geopfert wurde massiven eigenen Fehlern, die gemacht haben. Auch das kann man psychologisch erklären, warum die zum Teil so drauf waren, aber es fehlte ein Generationswechsel, also nicht der von Honecker zu Krenz zum Beispiel, ja, sondern wirklich ein Wacher. Der fehlte wahrscheinlich auch in Russland bei unseren Vorbildern. Absolut, ne? Absolut. Das ist aber, glaube ich, immer so, wenn du ein System anlegst mit einem ganz anderen Hintergedanken, Frieden, Humanismus und so weiter, und es nicht erfüllen kannst innerhalb des eigenen Landes, aufgrund sicher nachvollziehbarer Gründe, aber eine Generation nachwächst, denen man den Sozialismus versprochen hat und die dann, wenn die so, weiß ich nicht, so in dem Alter so 8., 9., 10. Klasse sind, sich in der Welt umschauen und dann feststellen, also bei mir im Dorf ist der Sozialismus schon mal nicht. Dann ist er vielleicht in der Kreisstadt, da ist er auch nicht. Dann ist er vielleicht in der Bezirksstadt, da ist er auch nicht. Und dann merken sie, also, die verarschen uns. So, und dann gehen die vor und sagen, wir möchten, und das ist der Hauptanspruch gewesen dieser friedlichen Demonstrationen, wir möchten einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das wäre machbar gewesen, wenn, und da beißt sich sozusagen auch alles so ein bisschen in den eigenen Hintern, wenn die damals existierende Elite nicht blöd gewesen wäre und wenn die Nachwachsenden nicht gebrieft genug gewesen wären. Also Motrow zum Beispiel war völlig überfahren bei dem Kohlbesuch und anstatt mal nachzurecherchieren und was seine eigenen Wirtschaftsleute zumindest in der DDR-Regierung hätten wissen können, dass die DDR gar nicht pleite ist. Ja, ich glaube, man hat seine eigene Macht eigentlich auch. Das wird wohl so ein Schicksal bleiben, was uns alle, die wir das noch so erlebt haben, Leben lang beschäftigt, wie man diese Machtposition letztlich auch weggeschmissen hat und wie gefährlich das daraus ja auch durchaus jetzt wieder geworden ist mit den Kriegen daraus. Ja, also das, was wir heute haben, resultiert daraus. Es kam dann halt der Wille auf, dass wir unter Umständen die Möglichkeit hätten, unser Land zu verscherbeln für einen Videorekorder und für einen Gebrauchtwagen, und das haben die dann gemacht. So einfach kann man das zusammenfassen. Wir haben jetzt noch ein letztes Lied aus dem Osten, weil wir gehen danach, nach die Wende, in die Nachwendezeit. Sag mir, wo du bist, damit ist aber nicht der Sozialismus gemeint. Das ist P16 und hier sind wir uns ganz sicher, du hast den Text geschrieben. Andreas Seele, P16, sag mir, wo du bist. All. Die Sehnsucht trieb mich bis ins All. Ich lande wieder auf dem Gras und spüre jetzt, das Gras ist nass. Sag mir, wo du bist, und dann komm ich gleich hin. Komm, sag mir, wo du bist, damit ich bei dir bin. Ach, sag mir, wo du bist, und dann komm ich gleich dorthin. November 2017, die Sendung zum 50. Geburtstag von Andreas Seele. Am 11. November 2017 wurde Tino Eisbrenner, der Kollege, 55 Jahre. Nannas Lied von seiner Brecht-Platte unter dem Motto Brecht hat Recht auf Marabu. Meine Herren, vor 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich hab dort viel erfahren. Böses gab es viel. Doch das war das Spiel, aber manches hab ich doch verachtet. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl bleibt erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kann. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Oh. Lernte auf der Liebesmess Lust in Kleingeld zu verwandeln, ist doch niemals leicht, nur es wird erreicht. Doch man wird auch älter unterdessen.

think you realize how successful I am. I'm like a ship in Jarko, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't shit me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya, I'm Miami. I'm the sausage man, the shadow licker. I'm the tiny little ghost that features in your despondent moments. The timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love. But I'm here to stay. Musikbunker, eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards.

zum 50. Geburtstag zu Gast auf Radio Marabu, Andreas Hehle. Wir sind in der zweiten Stunde ab 1994. Bist du gezogen in die Stadt, die man heute als Hauptstadt Dunkeldeutschlands kennt, nach Dresden. Du hast dort dein erstes Buch geschrieben und Schuld an allem ist das Leben die Sau. Ja, habe ich nicht in Dresden geschrieben, aber erzähle ich gleich. Also Dresden, was hast du gesagt, die Hauptstadt Dunkeldeutschlands? Ich habe mich so ein bisschen auf Gauck bezogen, der hat es doch immer mit Dunkeldeutschland. Und Dresden ist ja mit Pegida auf jeden Fall gebrandmarkt. Ja, der Gauck hatte schon zu DDR-Zeiten ein riesiges Problem mit sich selber. Und trotz Reisefreiheit. Trotzdem, ja gut, aber will ich jetzt auch nicht, ich kenne eine Menge Leute, die ihn persönlich kennen, das waren alles Menschen, die aus dieser Widerstandsbewegung sind und die haben gesagt, also wir haben alle gesehen, alle waren irgendwie beteiligt, außer Herr Gauck. So haben wir ihn gewürdigt in diesem Programm und kommen jetzt zu dem Buch. Ja, das Buch ist schon in Stralsund entstanden. Das hatte ja eine lange Entstehungszeit. Das war, glaube ich, 91, 92. Da kam der Endzeitverlag Rostock in Form von zwei punkigen Personen auf mich zu. Und gesagt, wir wollen ein Buch von dir veröffentlichen. Da habe ich gesagt, das ist okay, mach mal. Und dann haben wir ein bisschen sehr lange gearbeitet an dieser ganzen Geschichte. Mal passte mir deren Vorschlag fürs Layout nicht, dann passten denen ein paar Texte nicht, also so im inhaltlichen Kontext. Dann haben wir das wieder umgebaut, also war alles im positiven Sinne, es klingt jetzt so, als wenn wir so, aber es hat eben gedauert und wir haben ja auch nicht kontinuierlich an diesem Buch gearbeitet und nach 2 Jahren, also 94, da bin ich schon nach Dresden gegangen, erschien das Buch und Schuld an allem ist das Leben die Sau, ich nannte es dann praktisch nicht nach mir, also als Autorenname Andreas Hehle, sondern A. Benger-Strobel, weil ich in Dresden bei Radio Energy, als wir alle noch dachten, selbst die, die da arbeiteten, das wäre ein Piratensender, zumindest haben wir uns so benommen, die Sendung Stadtreinigung gemacht habe, die sehr, sehr witzig war und halt praktisch, ja, so ein bisschen, ja, ich dachte, das setze ich sofort so eine Hommage an diese ganzen Klamauk- und Satire-Sendungen, die es so in der DDR auch gegeben hat. Spaßvögel zum Beispiel, um mal eine Adresse zu nennen, ne? Und das hatte ich dann praktisch gedacht, das setzen wir nach der Wende fort. Das war auch sehr lustig und sehr erfolgreich. Selbst die Bild-Zeitung interessierte sich dafür. Das muss ja schon mal was sagen. Fernsehen war auch da, weil wir so einfach mal ganz viel Straßenfegerarbeit geleistet haben. Freitag zwischen 19, also jeden zweiten Freitag zwischen 19 und 21 Uhr, waren viele, viele tatsächlich generationsübergreifend am Radio. Und das war aber der letzte Akt dieser Art. Egal, das habe ich damals gemacht und habe praktisch den Namen, den ich dort in der Sendung benutzte, als Autorennamen angegeben. Deswegen, viele wundern sich, warum da nicht Andreas Hehle steht als Autor, sondern A. Benger-Strobel, der ja nun gar keine Bedeutung mehr hat, ist halt dadurch entstanden. Hm. Es ging dann nach Gera und dort waren wir sozusagen Kollegen. Wir moderierten dort in den Medien unter Aufsicht der gleichen Landesmedienanstalt. Du in Gera beim offenen Kanal? Nee, ich war gar nicht beim offenen Kanal. Ich war erst nicht beim offenen Kanal, habe später beim offenen Kanal gearbeitet. Ich war tatsächlich in einem kommerziellen regionalen Sender bei TVO. Fernsehen war das, ja, Fernsehen. Genau. Ja. Ich war bei der Landeswelle Thüringen. Landeswelle ist auch kommerziell. Und wie? Das gute Laune Radio. Ich kannte ja die Leute von der Landeswelle so ein bisschen, ich mochte die aber alle irgendwie nicht, dich kannte ich nicht so. Ich habe die Oldie-Sendung gemacht und dann später alle möglichen Hitparaden, ich war so der Musikmann. Keinen mehr erinnern, die ich da kennengelernt habe. Wolfgang Buschner. Kann sein, weiß ich alles ja nicht mehr. Jedenfalls, ich habe da Fernsehen gemacht, halt so ein regionales Fernsehen, ne, dass er einmal in der Woche bis auf die Sportgeschichte eine Sendung macht, die läuft dann so, aber du hast zu tun gehabt, die ganze Woche um eine Sendung, die eine Woche läuft, herzustellen. Ja, da habe ich am Anfang, war ich da Praktikant und habe dort Videonachrichten, Videotexte übertragen. Also ich habe praktisch Polizeiberichte gekürzt, sodass sie in Videotext passten, sowas ungefähr. Dann haben die gedacht, Andreas, du musst mal raus, du musst mal, da ist irgendwer ausgefallen. Dann mach du mal einen Beitrag, schreib den mal, aber sprechen durfte ich den da noch nicht. Irgendwann kam aber jemand auf die Idee, ich könne die Nachrichten sprechen, weil ich ganz gut reden kann. Das hat sich so, ich habe dort einfach nur so des Broterwerbs wegen gearbeitet. Dann kam dann jemand auf die Idee und sagt, also wir brauchen den Andreas nicht für die Nachrichten, da ist er zu verloren, der muss der Hauptmoderator unseres Magazins werden, unseres Senders, was ich dann auch wurde. Dann habe ich da eine Comedy-Show installiert. Dann wurde ich plötzlich über Nacht Chefproduzent dieses Senders. Ja, also ich habe eine tierische Karriere dahin gelegt. Das erinnert mich ein bisschen. Als nur noch praktisch der Besitzer wegzukanzeln war. Nein, also mit dem kam ich tierisch gut klar. Also ich habe mich mit dem unglaublich gut verstanden, obwohl der ein ziemlich straighter, unglaublich übermäßig ernsthafter Mensch war, kam ich mit dem richtig gut klar. Ja. Und dann, als ich dann sozusagen zwei Jahre war ich da, habe ich dann den Laden inhaltlich geleitet, ging er pleite. Also ganz einfach, weil keine Werbeeinnahmen mehr entstanden. Warum nicht? Weil die Firmen alle pleite gegangen sind ringsum. Das heißt also Ostthüringen brach zusammen und somit auch die regionale Fernsehstruktur. Und danach bin ich zum offenen Kanal gegangen, die haben sich auch sehr gefreut. Das ist auf jeden Fall eine interessante Mediengeschichte, die ich auch so ein bisschen miterlebt habe. Die Zeit, bevor dann die Bertelsmännchen, wie ich sie nenne, kamen und dann auch die Landeswelle durchgeknüppelt haben und durchformatiert haben zu diesen 300-Lied-Rotationen. Ich hatte vorher auf jeden Fall auch noch völlige Freiheit in der Musikzusammenstellung in meinen Sendungen. Ja, auch so. Wir haben, also bei Energy konnten wir machen, was wir wollten. Der Arno Köster, der ja nun den Udo Lindenberg betreut, der war ja damals Chef von Energy Sachsen. Und wir haben den öfter getroffen und der fand mich ja damals auch schräg und aber geil und so, und der war auch schräg und geil, und wir wollten DT64 ersetzen. Das war so ein bisschen so die, weil die sage ich, fehlt ja auch, ja. Das fehlt auch. Und das war unser Anspruch, und wir wollten dieses progressive und dieses und gute Musik spielend, ja. Und gute Wortbeiträge machen und fundierte journalistische Recherchen zu Künstlern und dergleichen, alles, wir haben alles gemacht, was uns einfiel, und wir hatten Spaß, und es war wirklich gute Arbeit, und zwar sachsenweit, egal wer da jetzt mitgemacht hat und mit dabei war, das war ein richtig geiler Sender. Und dann kamen die Franzosen, haben gesagt, das gehört ja eigentlich uns. In der Regie. Ja, das wir sind hier. Und wir machen jetzt Heat Radio. European Heat Rotation Radio. Und plumps war das aus. Das war zu Ende. Und da wusste ich, da geht eine Ära zu Ende. Und das mit dem Fernsehen, das war, also der Fernsehsender wurde ja gecancelt. Ne? Sonst hätten wir machen können, was wir wollten. Weiterhin, war noch politisch, sehr, sehr hinterfragend für im regionalen Sinne. Ne? So. Und waren schon gut. Also wir haben auch etwas gebracht, was den Leuten tatsächlich fehlte durch die ganzen Zusammenbrüche, die Vermittlung von Regionen. Und was ganz wichtig war, was ich ja als sportuninteressierter Mensch ja gar nicht so begriffen habe, erst als ich diese Arbeit da machte, weil ich habe ja auch bitte Sport mit betreut, ne, ob ich keine Ahnung habe. Ich habe mit Wolfgang Hempel zusammen Sendungen gemacht und hatte überhaupt keine Ahnung vom Sport. Er zum Glück keine Ahnung von Musik, und wir haben uns dann ausgetauscht. Das ist ja Ergänzung, ich hatte das Pendant nicht. Das macht aber nichts. Was ich begriffen habe, ist, dass diese Sportübertragung von VfB Tralala Gunzenhausen gegen Schlumpf, das ist den Leuten wichtig. Die haben diese Fußballspiele gesehen von Dorfmannschaften, sag ich mal so, ne, so 8. Liga, falls es das gibt oder so. Aber das waren unsere Leute. So, und das wird den Leuten weggenommen. So ein bisschen. So nicht nur durch Wegfall dieser TV-Sender oder so, sondern einfach so im Allgemeinen. Man spricht einfach nicht mehr so wirklich darüber, was vor der eigenen Haustür passiert. Weswegen die Leute auch nicht wirklich informiert sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Thema, aber damit schließt man das politische Kehraus mal ein bisschen ab, so, sonst wird es ja eine andere Sendung. Dadurch entstehen auch diese diffusen Ängste, die in den Menschen drinne stecken und die zu diesen Konfusionen führen, in die ganz Europa steckt. Also nicht nur in Deutschland. Ne? Also sind alle in Deutschland verrückt geworden. Ich meine, dafür, dass, wenn man jetzt die österreichischen Wahlergebnisse oder andere Wahlergebnisse sieht, muss man sagen, also, die Deutschen haben doch ganz moderat gewählt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Getextet hast du weiter, und es gibt jetzt ein schönes Lied, schon aus dem neuen Jahrtausend, welches ich sehr mag von dir, das Idylle im Krieg von den Zöllnern. Muss die Sonne geboren haben, auch wenn du mir ganz nah erscheinst. Wir sprechen beide dieselbe Sprache, nur dass ich lache, wenn du weißt, wir haben beide denselben Vater, der uns verließ vor einer Ewigkeit. Sei das Schlachtfeld meiner Gaben. Wir sind blind, doch wir sind zu zweit. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Lass mich nicht fallen. Schau doch, die Dämmerung ist verschwunden. Sie sucht woanders in ihre Zeit. Brich nicht die Stille, schlag keine Wunden, bevor du unseren Tanz bereust. Komm, lieb mich und meine Leiden, lass die doch reden von ihrem Sieg. Wir können das Ende nicht vermeiden von der Idylle im Krieg. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Wir haben jetzt hier gerade Dirk Zöllner gehört, die Zöllner-Idylle im Krieg. Du hast mir gerade erzählt, das war ein Wendelied. Ja, der Text war ein Wendelied, den habe ich eigentlich gemacht. Jetzt wird es lustig, für Stefan Trepte. Als Stefan Trepte Reform auflöste und mit einer Band herumkariolte, geleitet von Achim Kilpinski, der früher die Gaukler gemacht hat. Und die Band hieß Ricardo und die Vertreter. Und die brauchten neue Songs und neue Texte. Und ich kam dann an mit diesem Idylle im Krieg. Und habe gesagt, das ist so praktisch, ne, so, das ist Ost-West, das ist ein Ost-West-Thema, so. Und fand die auch ganz toll. Trepp, da hatte sich für einen anderen Text dann entschieden. Und dazu kam es aber auch nicht, weil Ricardo und die Vertreter lösen sich dann irgendwie auf. Ich weiß gar nicht, was Kipinski heute so macht. Es verlor sich, wie so vieles nach der Wende, ne? So, und den Text hatte ich aber da. Und dann hatte ich ein eigenes musikalisches Unternehmen gemeinsam mit einer Theremin-Spielerin und dem Heiko Bandasch, der übrigens auf der Party ist, Produzent seines Zeichens. Und wir hatten dieses herrliche Elektronik-Band-Format, Sergejewitsch hieß das. Dann später hieß es, erst hieß es Sergejewitsch-Mizele, weil Sergejewitsch waren ja die beiden und ich war halt der Mietz. Und dann haben wir das nur noch Sergejewitsch genannt, weil es gab ja keine Auftritte mehr ohne mich und dergleichen. Und ich war ja in diesen Schaffensprozess absolut involviert. Und wir hatten uns dann überlegt, wir machen mal einen richtig geilen großen Auftritt mit ein paar befreundeten Musikern. Da war die Patti Heidrich von Unbekannt Verzogen mit dabei. Zöllner, der gesagt, ich möchte mitspielen. Der hat uns mal live gesehen und haben gesagt, ja, wir haben noch einen Platz frei für einen Gitarristen und Backgroundsänger. Und das hat er auch gemacht. Ne? Also der war nicht vorne, sondern der stand tatsächlich mit seiner Klampfe hinten. Gibt es auch schöne Aufnahmen. Und der hatte diesen Text gefunden, Idyll im Krieg, und hat den eigentlich für Sergejewitsch vertont. Ich glaube, wir haben den auch zelebriert, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hat ihn dann aber für die Zöllner genommen, weil Sergejewitsch sich dann auch auflöste, weil die Thereminfrau, die Katja und der Heiko sich dann nicht mehr verstanden und ich dann das auch nicht hinbekam, irgendwie ohne die beiden das Unternehmen nochmal ins Leben zu rufen. Ich hatte auch, glaube ich, keinen Bock mehr, irgendwie so einen Quatsch da zu machen, so, ne? Weil das ist so. Erst versuchte ich, die zu versöhnen, das klappte nicht. Ich glaube, mittlerweile reden die zumindest wieder miteinander. Ich weiß auch gar nicht, warum die sich nicht verstanden haben. Ich habe den Grund des Streits nie erfahren. Wenn man das immer mal wüsste. Auf jeden Fall hast du dann bei Rockradio gearbeitet viele Jahre, hast eine Sendung gehabt, Wahllokal, die wurde auch live gemacht. Da hast du viele Kollegen aus dem Umfeld Ostrock auch interviewt gehabt. Was war das für eine Zeit? Ach, das war eine schöne Zeit. Wahllokal war eine Idee, mit der ich schon sehr lange schwanger ging. Und dann habe ich die Leute von Rockradio getroffen. Also ich glaube, der Thomas Jonscher war der Erste, der gesagt hat, ey, machen wir mal zusammen und so, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und der hat mich dann vorgestellt, den Klaus und den anderen Leuten, und die haben gesagt, ja, mach doch mal die Sendung und so. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich das gemacht. Und glaube, dass, ja, manchmal sind es ja auch so Sachen, die Zeit mit sich bringt. Ich hatte als erste Interviewgäste, so die da waren, also erstmal so Transit, das hatte ich da gehabt, aber so, ich glaube, in der dritten oder vierten Sendung war auch Silly da. Und wenn die zu mir kommen, dann muss es ja eine Bedeutung haben, so nach dem Motto. Das heißt, die waren eigentlich mein Türöffner. Also dort, wo, die waren ja damals schon wieder sehr populär. Wenn Silly irgendwo hingeht in so eine Sendung, dann muss die ja einen Wert haben. Und diesen Wert hat es auch erhalten. Oder wenn Herzberg zum Beispiel, der ja eine Interviews auch verweigert, wenn ihm irgendwas so blöd ist, darum bittet, dass ich ihn jetzt doch mal zu provokanten Äußerungen dränge im Interview. Das ist lustig und das sind so lustige, und es war, ich glaube, es war auch die Fröhlichkeit, die wir hatten. Also ich habe das so gemacht wie Kaffeekränzchen. Ne? Sprichst aber in der Vergangenheitsform, die Sendung gibt es nicht mehr mit dir. Die Sendung gibt es gar nicht mehr. Also die Sendung gibt es gar nicht mehr. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Sendung plötzlich scheiße fand über Nacht. Ich finde, das Format hat sich überholt. Ich hätte was anderes machen wollen und sollen, aber ich wollte auch nicht jeden Monat nach Berlin fahren. Das wollte ich mir nicht antun. In Leipzig konnte ich es nicht installieren. Das lag an vielen verschiedenen Sachen, die gar nicht bösartig sind. Aber na, die Göttin des Schicksals hat gesagt, das ergibt sich jetzt gerade nicht. Und insofern mache ich jetzt gerade kein Radio. Und Wahllokal gibt es nicht mehr. Wir haben es aber schön auslaufen lassen. Ein Gast bei dir? Ganz viele. Das sind 7 Jahre gewesen. Ja, unglaubliche Zeit. Ein Gast war auf jeden Fall bei dir auch mal Nadine Maria Schmidt, nicht wahr? Die war mehrmals, glaube ich, zweimal. 2 oder 3 Mal, ich weiß nicht, ich glaube, zumindest war sie 2 Mal da. Ich glaube, bei mir mittlerweile auch, und ich mag sie sehr, und ich spiele jetzt ein Lied von einem anderen Texter, ein nicht ganz unbekannter, Rilke, der Panther. Ja, geht so. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe, so müd geworden, dass er nicht mehr hält. Ihm ist, als ob ob es tausend Sterne gäbe. Und hinter tausend Sternen keine Welt. Schmeidig starker Schritte, der sich in aller kleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Lautlos auf, dann geht dein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Nadine Maria Schmidt, der Panther. War das nach Rilke wunderbare Künstlerin? Manchmal habe ich zumindest das Gefühl, es wird schwerer, obwohl wir mit dem Internet viele Möglichkeiten haben, aber es wird schwerer, gute neue Musik an den Mann zu bringen. Wie siehst du das? Ja, es kommt darauf an, von welchem Blickwinkel man das aus betrachtet. Es gibt läufige, das sage ich mit Absicht so, und es gibt gegenläufige musikalische Bewegungen. Die Läufigen findest du im Mainstream-Radio und die Gegenläufigen sind eigentlich keine Gegenläufigen gegenüber dieser Richtung, sondern die machen ihr eigenes Ding und die findest du in Konzerten. Und dort, wo, ich sag mal so, jemand etwas an die Wand malt, bleibt bestimmt auch immer jemand stehen und guckt auf das Bild oder auf die Schrift, was auf die Wand gemalt ist. Und so passiert es auch in den Konzerten. Was wir erkennen ist, erkennen wir zwei Dinge. Wir erkennen, dass Menschen immer weniger Mainstream-Medien konsumieren. Das ist in der Tat so. Man kann das mal vergleichen. Ich hatte zum Beispiel, weil wir gerade vom Wahllokal gesprochen haben, ich habe diese Mainstream-Sender mit dieser rockradio.de-Sendung Wahllokal sehr häufig überholt. Wir hatten im Internetradio wesentlich mehr Hörer als die, die ne, davon leben, also Werbeeinnahmen bekommen und so weiter. Das mal so nebenher. Also man geht auf die alternativen Möglichkeiten, da ist Internet, es sind aber auch Internetradio, Marabu zum Beispiel, diese Internetradiogesellschaften und die Konzerte. Bei den Konzerten stellen wir allerdings noch etwas anderes Negatives fest, es fehlt das Geld. Das heißt, viel mehr Leute würden tatsächlich mehr ausgehen und sich diese Leute zu Gemüte ziehen. Das gelingt ja auch mit Eintrittspreisen. Und manchmal auch Wohnzimmerkonzerten, die gestaltet werden. Also das alles hat das Publikum gefunden. Und da kann man auch nicht so, wie viele das ja sind, so ein bisschen so traurig sein oder so. Ich finde das schöner, es ist lebendiger. Man geht zu den Leuten hin, weil im Radio werden sie ja nicht gespielt. Ne? Und man entdeckt dort auch. Und es gibt eine ganz, ganz große, so wie es in der DDR war. In der DDR gab es ja auch Nischen, ne? Da gab es so die großen Künstler, die Booties und so, und die Booties und Garat und Booties und Garat und Booties und Garat und ein bisschen manchmal City. Berluk. Obwohl die musikalischen Stor, aber egal, nichts drauf hatten. So, Berluk meine ich, ne? Aber das, da kannst du mal sehen, dass eine Mittelklasse-Band tatsächlich auch hochgeht. Gut, die Booties gab es ja auch. Und No Bomb. No Bomb. Kennst du die Geschichte von No Bomb? Ich weiß nur, Dietmar hatte mir mal erzählt, es ist ein Reggae gewesen und irgendwie ja. Hat er dann. Ja. Ja, und der hat im Pitching Englisch hat er Basti hat er sein No Bomb und so ist ihm gerade so eingefallen beim Einsingen für den Texter, für den Demmler. Und Demmler hat aber gesagt, das lassen wir so. Also No Bomb, und deswegen, und er hat praktisch den Text um diesen Pitching-Englischen, ne, so praktisch aus Quatsch gesungenen Refrain von dem Basti, hat er das da rumgebaut. Das ist wirklich wahr, die Geschichte. Aber jetzt, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Bewegung. Es gibt also im Grunde genommen, wir sollten nicht traurig sein, die Konzerte werden immer mehr besucht, nur dass die Menschen leider nicht so viel Geld haben, um sozusagen kulturell teilzunehmen. Da müssen wir über Armut und Reichtum und dergleichen mal reden. Und ich glaube, dass eine kulturelle Teilhabe ermöglicht werden sollte. Ich glaube sogar, dass das so ganz gut ist, weil sich hier auch die Spreu vom Weizen getrennt hat. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal so, ein Schlager-Mitklatscher zum Konzert von Nadine Maria Schmidt gehen würde, würde das sowohl ihn als auch die Nadine sehr stören. Sie könnten nämlich nichts miteinander anfangen. Und so hat sich aber gefunden, was ich finden sollte. Und interessant ist ja auch, dass die, die gute Musik hören wollen, sich heute selber kümmern müssen. Ja. Und das tun sie auch. Das tun sie auch. Ich habe, also finden Sie, ich mache eine Lesung und habe 30 bis 40 Leute im Publikum. Ich tauche in keinen medialen Sachen auf. Es gibt es gar nicht. Es gibt keinen Zeitungsartikel, nichts, also was es ankündigt, außer eben der Veranstalter selber, der offeriert hier, der Hele liest hier. So. Und da kommen 30 bis 40 Leute pro Lesung, die ich alle nie vorher in meinem Leben gesehen habe, mit denen ich auch nicht bei Facebook befreundet bin, also zumindest zum gewissen Teil nicht, ein paar, zwei, drei tauchen da auf, aber der größte Teil des Publikums rekursiert sich aus ganz anderen Sachen, nämlich aus dem, was wir im Osten schon kannten, aus dem Buschfunk. Sagen, das ist gut, das war schon mal da, war schon mal gewesen, da kannst du ruhig hingehen. Und wenn das so läuft, läuft es doch gut. Es gibt ein zweites Buch von 2014, Karriere der Narren. Ja, da hat mich ein Verlag gefragt, die Edition Bilstein, ob ich nicht Lust hätte, mit denen ein Buch zu erstellen. Da habe ich gesagt, ja, ist okay, habe denen das Material zusammengestellt und das Buch veröffentlicht, ja. Worum geht's darin? Das ist interessant, weil es da tatsächlich um das Thema Karriere der Narren geht. Ich habe mir 5 Narren ausgesucht, um die zu beschreiben. Das eine bin ich selber, das ist der Dichter Paradies. Dann gibt es halt zum Beispiel einen Banker, der sich schon aufgrund seiner sag ich mal, sozialen Zugehörigkeit beruflicher Art natürlich am Ende sich das Leben nimmt. Und Gauck ist dort beschrieben, heißt der Präsident. Und dann gibt es noch einen, wo Zöllner zum Beispiel der Meinung war, ich hätte, damals gab es das noch gar nicht, ich hätte die AfD vorausgesehen oder so. So ein Mini-Goebbels habe ich da entwickelt, der aber nicht mal unsympathisch ist. Das kommt ja noch dazu. Aktiv bist du bei Facebook und da habe ich doch was gelesen. Ja. Achtung, du bist ein notorischer Vielschreiber. So Pi mal Daumen, wie viel schreibst du eigentlich? An guten Tagen schreibe ich gar nichts. Genau so ist es. Habe ich was vergessen zu fragen? Na, weiß ich nicht. Was wolltest du denn noch alles wissen? Nee, eigentlich, ich bin erstmal zufrieden und gratuliere dir zum 50. Obwohl wir die Sendung ja erst am 12. ausstrahlen. Das sagen wir dazu. Aber einen haben wir noch. Ein Lied. Ach so, ja, also ich finde, was mich so zu einem textlichen Umbau, zu einer textlichen Umbauüberlegung gebracht hatte, als ich dann, sag mal so, in den 80er Jahren, so Anfang, Mitte der 80er Jahre so Popmusik geschrieben habe. Das waren die Peter Gabriel Scheiben, die auch auf Deutsch erschienen sind. Die kamen ja auf Englisch, auf Französisch, auf, glaube ich, sogar Spanisch, Italienisch, auf Deutsch auch. Ne? Spiel ohne Grenzen zum Beispiel. Spiel ohne Grenzen, Krieg muss man schwanzen. Ja, genau. Und da ist die Flut drauf zum Beispiel. Ne? Die Flut, wenn man die Flut in Deutsch hört, das ist ein mega, mega Text. Wir hören das jetzt. Der Himmel rot, das Radio spielt das Lied dreimal, ein paar Tan stirbt im leeren Saal, ein Seestern stirbt und stumme andere Zeichen. Das Meer zeigt das Ende der Gezeiten. Oh, du jetzt auch stehst, es ist die falsche Seite. Ich geh den alten Weg, die Schlucht der hohlen, schrillen Töne. Auf den Klippen siehst du Töchter und erwachsene Söhne, die Unterwelt treibt nach oben, Stauwogen am Himmel toben. Wenn Nägel durch die Wolken schlagen, beginnt der erste von den letzten Tagen. Ja, jetzt kommt die Flut, das Ende naht von Fleisch und Blut. Sind die Meere still und ich ist nur noch Schweigen? Lass dich ins dunkle Wasser gleiten. Bring Lehre, Träume, bald ist nichts mehr. Wenn die Flut dich sucht, schützt keine Mauer auf der Flucht. Wenn der Donner schreit, spalten Blitze, Seelen breit, wein nicht in diesem matten Licht. Leere Bühne, hier sind nur du und ich. Und wenn wir dann vom Morgen gehen, werden andere unsere Spur verstehen. Peter Gabriel für meinen Gast Andreas Hehle auf Deutsch. Wir verabschieden uns jetzt und beerdigen diese Sendung. Naja, jetzt kommt die Flut. Auf persönlichen Wunsch aller Beteiligten nehmen wir nun Abschied von diesem Programm. Der Abschied wird kurz und schmerzlos. Geben wir diese Sendung dem Vergessen anheim. Nichts Schlechtes sollte man über Tote sagen. Mit ihrem seligen Dahinscheiden hat sich Kritik von selbst erledigt. Alle Rechnungen sind beglichen, mutwillige oder versehentliche Beleidigungen sind verziehen. Wenn wir uns nun von diesem Programm verabschieden, das in 2 Stunden mit oder gegen unseren Willen begleitete, so lassen wir der vorangegangenen Worte Gedenk vergessen, dass es leichteste Unterhaltung war, der wir beiwohnten. Geben wir diese Sendung dem Vergessen anheim. Sparen wir uns Vorwürfe ob der Leichtigkeit, kein Wort mehr von den Gräueltaten der vereinzelten musikalischen Beiträge, kein Nachtreten zu der eventuellen Distanzlosigkeit der Akteure. Hinter dem Rücken toter Sendungen schlecht zu reden, ist eine der unanständigsten Verfehlungen menschlichen Charakters. Sehen wir darüber hinweg, dass wir 2 volle Stunden nicht darüber hinwegsehen konnten. In Ruhe, Schnitt.